Den Nachrichtenagenturen, Zeitungen, Radiosender und Internet-Homepages in China, Iran, Großbritannien, Russland, Indien, Japan, den USA und Ägypten berichteten am 20. Juli darüber, dass Genosse Kim Jong-un die ballistische Raketenschussübung der Fasong Artillerietruppen der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee geleitet hatte. In den Massenmedien erschienen die Fotos von Kim Jong-un.